Erst danach zeigte sich Jesus seinen Jüngern wieder am See von Tiberias, und zwar auf folgende Weise. 2. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere seiner Jünger waren zusammen. 3. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir gehen auch mit dir. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 4. Als es aber Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, die Jünger erkannten ihn jedoch nicht. 5. Da fragte Jesus sie, Kinder, habt ihr etwas zu essen gefangen? Sie antworteten ihm, nein. 6. Er sagte zu ihnen, werft das Netz auf die rechte Seite des Bootes, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen es aus und konnten es wegen der vielen Fische nicht mehr hochziehen. 7. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sein Obergewand an, denn er war nackt, und sprang ins Wasser. 8. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. 9. Als sie an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden, darauf lagen Fische und daneben Brot. 10. Jesus sagte zu ihnen, bringt mir von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. 11. Simon Petrus stieg ins Boot und zog das volle Netz an Land. Es waren 153 große Fische darin, und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. 12. Jesus sagte zu ihnen, kommt und esst Frühstück. Keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du, weil sie wussten, dass er der Herr war. 13. Jesus kam, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso die Fische. 14. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. 15. Als sie gefrühstückt hatten, fragte Jesus Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. 16. Zum 2. Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, hüte meine Schafe. 17. Zum 3. Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum 3. Mal fragte, liebst du mich? Er antwortete ihm, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jung warst, hast du dich selbst angezogen und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich anziehen und dich dorthin führen, wohin du nicht willst. 19. Das sagte Jesus, um zu zeigen, durch welchen Tod Petrus Gott ehren würde. Und nachdem er das gesagt hatte, sagte er zu ihm, folge mir. 20. Petrus drehte sich um und sah den Jünger, den Jesus lieb hatte, folgen. Das war derselbe, der sich beim Abendessen an Jesu Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? 21. Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus, Herr, was wird mit ihm geschehen? 22. Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Du folge mir. 23. So verbreitete sich unter den Brüdern das Gerücht, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Aber Jesus hatte nicht gesagt, er wird nicht sterben, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? 24. Das ist der Jünger, der diese Dinge bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. 25. Es gibt aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn man sie alle einzeln aufschreiben wollte, dann würde die ganze Welt, glaube ich, die Bücher nicht fassen können, die geschrieben würden.